Unter Veranstaltung des Zentralvorstandes des Generalverbandes der Wissenschaftler und Techniker Koreas wurde der 13. Nationale Wissenschaftlich-Technische Kongress mit Ausstellung im Bereich Nanotechnik am 24. Oktober in der Staatlichen Verwaltung für Nanotechnik eröffnet. An der Eröffnungsfeier nahmen teil die Mitarbeiter, Wissenschaftler, Techniker, Lehrer, Forscher und Doktoranden verschiedener Einheiten, einschließlich der Kim Il-sung-Universität und der staatlichen Verwaltung für Nanotechnik. Mehr als 90 Dissertationen wurden vorgestellt und rund 100 Exponate und Materialien zur Schau gestellt.